Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung fanden in Nepal, Italien, Norwegen, Schweden und Angola Gedenkveranstaltungen, Seminare über seine Verdienste, Bücher- und Fotoausstellungen und Veranstaltungen für die Herausgabe der Bücher statt. Auf den Veranstaltungsorten hingen die Fotos über das unvergängliche revolutionäre Leben und die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und über die revolutionären Tätigkeiten vom Staatsführer Kim Jong-un. Dabei waren auch zur Schau gestellt die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Fotos und Bücher über die Erfolge des koreanischen Volkes beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen dieser Länder teil. Auf den Veranstaltungen in Norwegen und Schweden wurden ein Brief und ein Telegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.